Abschnitt 3 aus Nicholas Nickleby, Band 7, von Charles Dickens, übersetzt von H. Roberts. Diese LibriVox-Aufnahme ist lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. 54. Kapitel: Die Krisis und das Ergebnis des Projekts. Es gibt nicht eben viele, die an ihrem Hochzeitsmorgen zu spät aufstehen oder zu lange schlafen. Man erzählt von jemand, der sich durch seine Geistesabwesenheit ausgezeichnet am Morgen des Tages, der ihn mit einer jungen Gattin beglücken sollte, die Augen geöffnet, die ganze Sache vergessen und mit seinem Diener geschmäht habe, dass ihm derselbe so schöne Kleider zurechtgelegt. Ebenso wird von einem jungen Herrn erzählt, der die betreffenden kirchlichen Verbote nicht vor Augen gehabt und eine Leidenschaft für seine Großmama gefasst habe. Beide Fälle sind von ganz absonderlicher Art und es ist sehr zweifelhaft, ob man von ihnen glauben kann, dass sie bei den nachfolgenden Geschlechtern gar zu häufig wieder vorkommen werden. Arthur Gride hatte sein flaschengrünes Hochzeitskleid eine volle Stunde früher angelegt, als Mrs. Slider Q, nachdem sie ihren festeren Schlummer abgeschüttelt, an seine Schlafzimmertür klopfte und bevor noch die besagte kostbare Antiquität die Küche durch ihre Gegenwart schmückte, war er in vollem Staate hinuntergehumpelt und hatte seinen Gaumen durch ein bemessenes Schlückchen seiner Lieblingsherzstärkung erfreut. »Pfui«, sagte Grete, bei Erfüllung ihrer häuslichen Obliegenheiten einen kleinen Aschenhaufen zusammenkratzend. »Hochzeit, Hochzeit, will er machen!« »Er will also eine bessere haben, für ihn zu sorgen als die alte Grete.« »Und was hat er mir hundert und wieder hundertmal gesagt, um mich bei schmaler Kost, knappem Lohne und wenigem Feuer zufrieden zu erhalten?« »Mein Testament, Grete, mein Testament! Ich bin unverheiratet, habe keinerlei Anverwandte oder Freunde.« »Das hat er gesagt, der alte Lügner, und jetzt will er mir eine neue Herrschaft, eine Guck in die Welt von Mädchen mit einer hübschen Larve ins Haus bringen. Wenn er eine Frau haben musste, der Narr, warum konnte er nicht eine nehmen, die zu seinem Alter passte und seine Weise kannte? Sie soll mir nichts in den Weg legen, sagt er. Nein, das soll sie wirklich nicht. Aber du lässt dir wenig träumen, warum, alter Bursch?« Während Mrs. Sliderskew unten ihrem Grolle Luft machte, der vielleicht in einem geheimen Gefühle der Täuschung sowie darin seinen Grund hatte, dass sie durch den Vorzug, den ihr alter Herr einer anderen gar persönlich verletzt glaubte, überdachte Arthur im Wohnzimmer den Vorfall des gestrigen Abends. »Ich begreife nicht, wie er zur Kenntnis dessen, was er weiß, gelangt sein soll«, sagte er, »wenn ich nicht etwa selbst unvorsichtig gewesen bin. Zum Beispiel bei Bray habe ich etwas fallen lassen, das von jemand gehört ist. Es ist möglich. Ich würde mich nicht wundern, wenn es sich so verhielte. Nickleby ist oft böse mit mir gewesen, dass ich zu ihm sprach, bevor wir draußen waren. Davon darf ich ihm nichts sagen, denn er macht mich sonst auf den ganzen Tag verstört.« Ralph wurde in seinem Kreise allgemein als ein höherer Genius betrachtet und anerkannt, auf Arthur Gride aber hatte sein eisenharter, unbeugsamer Charakter und seine vollendete Wucherkunst einen so tiefen Eindruck gemacht, dass er ihn im eigentlichen Sinne fürchtete. Kriechend und feig, im allerhöchsten Grade von Natur, erniedrigte er sich vor Ralph Nickleby in den Staub und würde auch ohne seine mit ihm begonnene Anzettelei eher Ralphs Schuhe geleckt als gewagt haben, ihm Wort für Wort zurückzugeben oder ihm in einem anderen Geiste als dem der sklavischsten und verworfensten Speichelleckerei zu erwidern. Er begab sich verabredetermaßen zu Ralph und erzählte ihm, dass ein junger Brausekopf, den er nie gesehen, am vergangenen Abend in sein Haus eingedrungen sei und den Versuch gemacht habe, ihn von seiner bevorstehenden Verbindung zurückzuschrecken. Kurzum, er erzählte ihm, nur mit der beabsichtigten kleinen Auslassung, was Nicholas gesagt und getan hatte. »Und was weiter?« sagte Ralph. »Oh, weiter nichts.« »Er suchte, sie von ihrer Verbindung zurückzuschrecken,« bemerkte Ralph verächtlich, »und sie ließen sich in das Boxhorn jagen, nicht wahr?« »Ich jagte ihn ins Boxhorn, indem ich Diebe und Mörder schrie. Fast hätte ich auch Lust bekommen, ihn zu greifen, festzusetzen und unschädlich machen zu lassen, denn er stieß Drohungen aus und...« »Oho«, sagte Ralph ihn von der Seite anblickend, »also auch eifersüchtig.« »Oh, seh einer an«, rief Arthur, rieb sich die Hände und erkünstelte ein kicherndes Gelächter. »Was sollen diese Grimassen?«, sagte Ralph barsch. »Sie sind eifersüchtig und ich glaube mit gutem Grunde.« »Wie, was, mit gutem Grunde? Sie scherzen, oh gewiss, sie scherzen nur.« »Lassen Sie sehen, wie steht es doch mit der Sache. Da ist ein alter Mann, der soeben einem Mädchen zum Gatten aufgezwungen werden soll, und zu diesem alten Manne kommt ein hübscher, junger Bursch. Sagten Sie nicht, dass er hübsch gewesen wäre?« »Nein, nein.« »So, ich dachte, aber gut. Hübsch oder nicht hübsch, der junge Mensch wirft dem alten Mann zornige und drohende Reden aller Art in die Zähne, oder vielmehr an das Zahnfleisch, und sagt ihm geradezu, dass er seiner Verlobten verhasst sei. Weshalb tut er das? Aus Menschenliebe?« »Nicht aus Liebe zu der Dame, denn er sagte ausdrücklich, dass zwischen ihr und ihm niemals ein Wort von Liebe gewechselt wäre.« »Das hat er also selbst gesagt. Doch er gefällt mir um eines Umstandes willen, dass er sie ehrlich und offen erinnert hat, ihr, nun, wie nennen sie's, ihr Vögelchen, Lämmchen oder Schäfchen unter Schloss und Riegel zu halten. Seien Sie wachsam, Gride, wachsam. Auch das ist ein Triumph, sie einem schmucken jungen Nebenbuhler zu entreißen. Ein großer Triumph für einen alten Mann, und es kömmt dann nur noch darauf an, sie festzuhalten, wenn sie sie haben.« »Was für ein Mann er ist«, rief Arthur Gride in seiner unendlichen Pein sich höchlichst ergötzt stellend aus und setzte darauf ängstlich hinzu, »ja, ja, sie festzuhalten, darauf kömmt alles an, und es ist auch nicht schwer.« »Behüte, jedermann weiß ja, wie leicht die Frauenzimmer zu durchschauen und zu regieren sind. Doch kommen Sie, die Zeit Ihres Glücks naht heran. Ich denke, Sie zahlen jetzt, damit wir nachher keine Ungelegenheit mehr davon haben.« »Oh, welch ein Mann Sie sind«, krächzte Arthur. »Was können Sie da wieder haben? Von jetzt bis 12 Uhr wird Ihnen doch niemand Zinsen für die Summe bezahlen.« »Nein, aber auch Ihnen nicht, wissen Sie«, erwiderte Gride Ralph mit dem listigsten Lauerblicke anschauend, dessen er fähig war. »Und außerdem«, sagte Ralph verächtlich lächelnd, »haben Sie das Geld nicht bei sich, würden es aber mitgebracht haben, wenn Sie daran gedacht hätten, dass ich darauf kommen könnte, denn es gibt keinen Menschen in der Welt, dessen Wünschen Sie so gern genügen möchten. Ich sehe, wir trauen einander ungefähr im gleichen Maße. Sind Sie bereit?« Gride bejahte, nahm ein paar große weiße Schleifen aus seinem Hute, steckte die eine an seine Brust, bewog den Freund nicht ohne beträchtliche Mühe, die andere anzustecken. Beide stiegen demnach hochzeitlich geschmückt in die wartende Mietkutsche und fuhren nach der Wohnung der schönen und höchst unglücklichen Braut. Gride, dessen Mut immer mehr sank, je näher sie dem Hause kamen, wurde durch die in demselben herrschende traurige Stille vollkommen entmutigt. Das Antlitz der armen Dienerin, der einzigen Person, die sich vor ihnen blicken ließ, war von Tränen und Schlaflosigkeit entstellt. Niemand empfing oder begrüßte sie, und sie schlichen mehr wie Diebe denn als Bräutigam und Bräutigamsführer hinauf in das Wohnzimmer. Man sollte meinen, sagte Ralph sich selbst zum Trotze mit leiser und gedämpfter Stimme, dass es hier ein Begräbnis und nicht eine Hochzeit gäbe. Hihihi, kicherte Gride. Wie spaßhaft Sie sind. Ich muss es ja wohl sein, bemerkte Ralph trocken, denn es ist hier ziemlich langweilig und trübselig. Sehen Sie gefälligst etwas munterer und nicht wie ein Dieb aus, der gehangen werden soll. Ja, Sie haben recht, aber nur glauben Sie, dass sie sogleich erscheinen wird? Ich glaube, dass sie nicht eher kommen wird, als bis sie muss, erwiderte Ralph auf die Uhr sehend, und sie hat noch eine gute halbe Stunde. Mäßigen Sie Ihre Ungeduld. Ich bin nicht ungeduldig, stotterte Arthur. Ich möchte um keinen Preis hart gegen Sie sein. O Himmel, nein, um keinen Preis. Mag sie sich Zeit nehmen, ich gönne sie ihr gern, ganz nach ihrem Gefallen. Während Ralph dem Bebenden einen scharfen Blick zuwarf, welcher bewies, dass er den Grund dieser ungewöhnlichen Rücksicht und Zartsinnigkeit vollkommen erkannte, hörten sie jemand leise die Treppe heraufkommen, und gleich nachher schlich Bray auf den Zehen in das Zimmer und hielt den Finger empor, als ob ein Kranker in der Nähe wäre, der nicht gestört werden dürfte. »Psst«, sagte er flüsternd, »sie war gestern Abend sehr unwohl. Ich glaubte schon, dass sie gestorben wäre. Sie ist angekleidet und weint bitterlich in ihrem Zimmer. Doch ist sie besser und ruhig, ruhig, womit alles gewonnen ist.« »Ist sie bereit?« fragte Ralph. Bray bejahte. »Und steht auch nicht zu vermuten, dass sie uns durch junge Damenschwachheiten, Ohnmachten und dergleichen aufhalten wird?« »Wir können jetzt außer Sorgen sein. Ich habe heute Morgen mit ihr geredet. Psst!« Er winkte Ralph in die entfernteste Ecke und wies nach Gride hin, der zusammengedrückt in einer andern saß, verlegen und beklommen an seinen Rockknöpfen spielte und ein Gesicht zeigte, auf welchem infolge seiner Herzensangst alle Züge der Gemeinheit und lauernden Feigheit noch weit schärfer als gewöhnlich hervortraten. »Sehen Sie ihn an«, flüsterte Bray fast entsetzt, »es ist doch hart für meine Tochter.« Ralph zuckte die Achseln, verwünschte innerlich Brays Schwachherzigkeit und warf nur stillschweigend die Lippen auf. »Sehen Sie ihn an. Ist es nicht hart?« »Dass ich nicht wüsste.« »Und ich sage, es ist hart«, wiederholte Bray sehr gereizt, »hart bei allem, was schlecht und verräterisch ist. Hart.« »Wenn die Leute im Begriff sind, ein Unrecht zu begehen oder gut zu heißen, so ist es keineswegs ungewöhnlich bei ihnen, Mitleid mit dem Gegenstande desselben auszudrücken und sich für den Augenblick einzubilden, vollkommen brav, tugendhaft und unermesslich erhaben über diejenigen, welche kein Mitleid bezeigen, zu sein, was auch äußerst wohltuend und komfortabel ist. Um Ralph Nickleby Gerechtigkeit widerfahren zu lassen, müssen wir sagen, dass er diese Art von Heuchelei nur selten übte, allein er durchschaute diejenigen, welche es taten, und ließ daher Bray aber und abermals mit großer Heftigkeit wiederholen, dass es hart wäre, ohne ein Wort dazu zu sagen. Als Bray endlich schwieg, erwiderte er, »Sie sehen, welch ein vertrockneter, verwitterter, morscher alter Stamm er ist. Wäre er jünger, so wäre es vielleicht hart. So aber, merken Sie wohl, Mr. Bray, er wird bald sterben und Sie als eine reiche junge Witwe hinterlassen. Miss Madeline folgt jetzt Ihrem Geschmacke. Mrs. Gride kann demnächst Ihrem eigenen folgen.« »Sie haben recht«, sagte Bray, seine Nägel zerbeißend und offenbar in großer Unruhe. »Ich konnte nichts Besseres für Sie tun, als ihr den Rat geben, den Antrag anzunehmen. Ich frage Sie, Mr. Nickleby, als einen Mann, der die Welt kennt, hätte ich etwas Besseres für Sie tun können?« »Unmöglich«, antwortete Ralph, »und lassen Sie mich Ihnen sagen, Sir, Es gibt innerhalb 5 Meilen von hier 100 Väter, wohlhabende, reiche Leute, welche dem Manne dort, so Affen und Mumien gleich er auch aussieht, mit Freuden ihre Töchter und ihre eigenen Ohren dazugeben würden. »Ja, ja«, rief Bray aus, begierig, nach allem haschend, worin er eine Rechtfertigung seines Benehmens zu erblicken glaubte. »Und dasselbe habe ich ihr auch gesagt, sowohl gestern Abend als heute.« »Sie haben ihr die Wahrheit gesagt und wohl daran getan. Obschon ich zugleich bekennen muss, dass, wenn ich eine Tochter hätte und wenn meine Freiheit, mein Vergnügen, ja, meine Gesundheit und mein Leben davon abhingen, dass sie einen Mann nehme, den ich ihr bestimmte, dass ich es für unnötig halten würde, mich anderer Gründe zu bedienen, um sie zu vermögen, meinen Wünschen gehorsam zu sein.« Bray sah Ralph an, wie um sich zu überzeugen, ob er auch im Ernst rede, gab ihm durch ein mehrmaliges Kopfnicken seine unbedingte Bestimmung zu erkennen und sagte, »Ich muss auf ein paar Minuten hinaufgehen, um meine Toilette zu vollenden. Ich werde Madeline mit herunterbringen. Was meinen Sie, ich hatte in der vorigen Nacht einen äußerst sonderbaren Traum, dessen ich mich erst in diesem Augenblicke wieder entsinne. Mir träumte, es wäre heute Morgen, wir hätten miteinander gesprochen, wie wir es soeben getan haben, und ich wäre hinaufgegangen, um Madeline herunterzuholen. Als ich ihr die Hand reichte, um sie herunterzuführen, sank der Fußboden mit mir ein, und als ich eine Tiefe hinuntergefallen war, wie die Fantasie sogar sie kaum ermessen kann, lag ich in einem Grabe.« »Und sie erwachten«, darauf fiel Ralph ein, »und fanden, dass sie auf dem Rücken lagen oder dass ihr Kopf aus dem Bette heraushing oder dass sie Magendrücken hatten. Pah, Mr. Bray, machen Sie es wie ich. Sie werden es von nun an können, da 1000 Genüsse und Vergnügungen Sie erwarten. Beschäftigen Sie sich bei Tage ein wenig mehr und Sie werden keine Zeit haben, an Ihre Träume zu denken.« Ralph sah ihm nach, bis er die Tür hinter sich geschlossen hatte, und redete darauf den Bräutigam an. »Merken Sie auf das, was ich sage, Gride. Sie werden Brays Jahrgeld nicht lange zu bezahlen haben. Sie sind bei jedem Handel ein Glückskind. Wenn er nicht in wenigen Wochen die große Reise antritt, so trage ich einen Kürbis statt eines Kopfs auf den Schultern.« Arthur erwiderte auf diese seinen Ohren so erfreuliche Prophezeiung nur durch ein vergnügtes Kichern. Ralph warf sich auf einen Stuhl und beide saßen in tiefem Stillschweigen da. Ralph dachte mit einem höhnischen Lächeln auf den Lippen an Brays verändertes Wesen und wie bald die eingegangene Genossenschaft bei einer schlechten Sache seinen Stolz heruntergedrückt und Vertraulichkeit herbeigeführt hatte, als an sein aufmerksames Ohr das Rauschen von Frauengewändern und der Schall von Fußtritten eines Mannes drangen. »Wachen Sie auf«, sagte er, ungeduldig mit dem Fuße stampfend, »und zeigen Sie sich ein wenig wie ein Mann. Sie kommen, treiben Sie Ihre ausgetrockneten alten Knochen hierher. Schnell, schnell!« Wright schlürfte dicht an seine Seite und stand im Voraus Bücklinge über Bücklinge machend da, als die Tür sich öffnete und nicht Bray und Madeline, sondern Nicholas und Kätchen hastig hereintraten. Wäre plötzlich eine fürchterliche Erscheinung aus der Schattenwelt vor ihn hingetreten, der Eindruck hätte bei Ralph Nickleby nicht erschütternder gewesen sein können. Er war wie vom Donner gerührt, seine Hände fielen ihm kraftlos am Leibe hinunter, er taumelte zurück und blickte Neffen und Nichte mit offenem Munde, aschfarbenem Gesichte und in sprachloser Wut an. Seine Augen standen so weit hervor und seine Züge waren durch die in ihm rasende Leidenschaft so verzerrt und verändert, dass es schwer gewesen sein würde, denselben Mann mit dem strengen, ruhigen, eiskalten Antlitz wiederzuerkennen, der er noch vor wenigen Augenblicken gewesen war. Derselbe, der gestern bei mir war, flüsterte Gride ihn am Ellenbogen anrührend. Derselbe, der gestern bei mir war. »Ich sehe«, murmelte Ralph, »ich weiß, ich hätte mir's denken können, wo ich gehen und stehen, welchen Pfad ich einschlagen, was ich nur tun oder unternehmen mag. Er ist da, vertritt mir den Weg.« Die Blässe seiner Wangen und das Beben seiner Lippen verkündeten die heftigen Bewegungen, welche Nicholas zu bemeistern suchte und deren er Herr ward. Er drückte sanft Käthchens Arm, um ihr Mut einzuflößen, und stand mit stolzer Haltung und unerschrocken seinem unwürdigen Anverwandten gegenüber. Man hätte jetzt eine große Ähnlichkeit des Geschwisterpaars bemerken können, welche man so leicht nicht wahrnahm, wenn man den Bruder und die Schwester getrennt voneinander sah. Noch auffallender war eine gewisse unbeschreibliche Ähnlichkeit Ralphs mit ihnen. Sie hatten niemals schöner, eher nie hässlicher ausgesehen, ihre Haltung war niemals fester, die seinige nie unsicherer gewesen, und so war auch diese Ähnlichkeit niemals in einem solchen Maße hervorgetreten, nie hatte sich edle und verworfene Gesinnung so deutlich in menschlichen Zügen ausgeprägt. »Hinaus mit dir«, waren die ersten Worte, die der zähneknirschende Ralph hervorbringen konnte. »Hinaus mit dir! Was führt dich hierher, Lügner, Schurke, Memme, Dieb?« »Ich bin hier«, sagte Nicholas mit leiser, tiefer Stimme, »das Opfer ihrer ränkevollen Bosheit und verächtlichen Habsucht zu retten, wenn ich es vermag. Ein Lügner und ein Schurke sind Sie in allem Ihrem Tun. Diebstahl ist Ihr Handwerk, und ein doppelt elender Wicht müssen Sie sein, denn Sie wären sonst heute nicht hier. Worte würden mich nicht bewegen, Streiche würden es ebenso wenig. Hier stehe ich und werde nicht eher von der Stelle weichen, als bis ich meine Absicht ausgeführt habe.« »Mädchen, geh hinaus«, sagte Ralph, »gegen ihn können wir Gewalt gebrauchen, dir aber möchte ich nicht Leides tun, wenn ich es ändern kann. Geh hinaus, du schwache und törichte Dirne, und lass den verächtlichen Burschen den Lohn empfangen, der ihm gebührt.« »Ich werde nicht gehen«, rief Käthchen mit blitzenden Augen und hochgeröteten Wangen. »Sie werden Ihren Mann an ihm finden, wenn Sie Hand an ihn legen. Sie können Gewalt gegen mich gebrauchen, und ich glaube, dass Sie es tun werden, denn ich bin freilich ein Mädchen, und es ist ganz Ihre Weise. Bin ich aber ein schwaches Frauenzimmer, so trage ich auch ein Frauenherz in der Brust, und Sie würden mich in meinem Vorhaben bei einer Sache wie diese am letzten wankend machen.« »Und worin besteht Ihr Vorhaben, meine sehr hochfahrende junge Dame?« »Darin, dass wir der Unglücklichen, die Sie zu verderben gedenken, in diesem letzten Augenblicke eine Zufluchtsstätte anbieten werden«, fiel Nicholas ein. »Wenn Sie sich durch die nahe Aussicht, dem Manne, den Sie ihr zum Gatten bestimmt, überliefert zu werden, nicht bewegen lässt, so hoffe ich, dass die Bitten einer Teilnehmenden Ihres eigenen Geschlechts Erfolg haben werden. In jedem Fall soll es an dem Versuche nicht fehlen, und lass sehen, ob es der Vater wagen wird, die Verbindung erzwingen zu wollen. Ich erwarte ihn und die Tochter hier. Deshalb kam ich und brachte meine Schwester in ihre verabscheuungswürdige Nähe. Wir sind nicht hier, um sie zu sehen oder mit ihnen zu reden. Wir werden sie daher keines Worts mehr würdigen.« »Wahrhaftig«, sagte Ralph, »Sie bestehen also darauf, hier bleiben zu wollen, Ma'am?« Käthchens Busen hob und senkte sich unruhig vor Entrüstung. Sie gab ihm jedoch keine Antwort. »Nun schauen Sie, Gride«, fuhr Ralph fort, »dieser Mensch, ich kann es nur mit Leidwesen sagen, meines Bruders Sohn, ein missratener Taugenichts, der sich mit den niedrigsten Verbrechen befleckt hat, dieser Mensch erscheint hier, um eine feierliche Handlung zu stören, und da er weiß, dass die Folge seines Eindringens in das Haus eines andern und zu einer solchen Zeit die sein muss, dass er hinausgepeitscht und gleich einem Landstreicher durch die Straßen geschleppt wird, so bringt er zu seinem Schutze seine Schwester mit, in der Voraussetzung, dass wir ein törichtes Mädchen der Beschimpfung und Schmach nicht unterwerfen würden, welche für ihn nichts Neues ist. Ja, sogar nachdem ich sie vor den Folgen gewarnt, behält er sie, wie sie sehen, bei sich und hängt sich an ihre Schürze wie ein memmenhafter Knabe an die seiner Mutter. Ist er nicht eben der Rechte, so große Worte zu führen, wie Sie sie vor ein paar Augenblicken von ihm gehört haben? Und wie ich sie auch gestern Abend von ihm gehört habe, fiel Gride ein. Gestern Abend, als er sich in mein Haus hereingeschlichen hatte, aus welchem er bald genug wieder hinausschlich, sobald ich ihm nur Furcht einjagte. Und der will Madeline heiraten? O Jemine! Aber können wir vielleicht sonst etwas für ihn tun, etwa seine Schulden bezahlen oder ihm eine Wohnung verschaffen oder ihm eine Kleinigkeit für Seife zum Rasieren geben, sofern er sich anders den Bart abnimmt? »Du willst also hierbleiben«, wendete sich Ralph abermals zu Käthchen, »um dich wie eine betrunkene, liederliche Dirne die Treppe hinunterzerren zu lassen, was beim Himmel geschehen soll, wenn du nicht gehst. Keine Antwort? Danke deinem Bruder die Folgen. Gride, rufen Sie Bray herunter und nicht seine Tochter, dass Madeline oben bleibt.« »Wenn Ihnen Ihr heiler Kopf lieb ist, so bleiben Sie, wo Sie sind«, sagte Nicholas sich an die Tür stellend, ebenso leise, als er zuvor gesprochen, und ohne äußerlich mehr Leidenschaft an den Tag zu legen, als bis dahin von seiner Seite geschehen war. »Hören Sie auf mich und nicht auf ihn. Rufen Sie Bray herunter«, sagte Ralph. »Noch einmal bleiben Sie, wo Sie sind«, wiederholte Nicholas. »Wollen Sie Bray herunterrufen oder nicht?«, schnaubte Ralph. »Bedenken Sie wohl, was Sie tun«, rief Nicholas. Gride zögerte. Ralph, der so wütig wie ein gereizter Tiger geworden war, schritt auf die Tür zu, wollte an Käthchen vorübergehen und fasste dabei ihren Arm mit rauer Hand. Nicholas packte ihn mit feuersprühenden Augen beim Kragen. In demselben Augenblicke stürzte im oberen Stockwerk ein schwerer Körper mit dumpfem Schalle zu Boden und unmittelbar darauf ertönte lautes und heftiges Geschrei. Alle standen still und blickten einander an. Ein Schrei folgte auf den anderen, man hörte mehrere Personen hin und wieder laufen und unterschied endlich die Worte: »Er ist tot! Er ist tot!« »Zurück«, rief Nicholas, seiner ganzen bis dahin unterdrückten Leidenschaft endlich freien Lauf lassend. »Wenn da geschehen ist, was ich kaum zu hoffen wage, ihr Schurken, so seid ihr in euren eigenen Netzen gefangen.« Er stürzte hinaus, eilte die Treppe hinauf und drängte sich durch einen Haufen von Leuten, die ein kleines Schlafzimmer gänzlich anfüllten. Bray lag entseelt auf dem Boden und Madeline hatte sich auf den Leichnam geworfen. »Wie ist dies zugegangen?« rief Nicholas entsetzt umherblickend. Mehrere Stimmen antworteten zugleich. Man habe Bray durch die halb geöffnete Tür in einer unnatürlichen Stellung auf einem Stuhle sitzen sehen, ihn mehrere Male angeredet und geglaubt, er schlafe, da er keine Antwort gegeben. Endlich sei jemand hineingegangen, habe ihn am Arme angerührt, er sei zu Boden gestürzt und man habe gefunden, dass er tot gewesen. »Wer ist der Eigentümer dieses Hauses?« fragte Nicholas hastig. Man wies auf eine ältliche Frau, und er sagte ihr, während er niederkniete und mit Zartheit Madelines Arme losmachte: »Ich vertrete hier die Stelle der nächsten Angehörigen dieser Dame, wie ihre Dienerin weiß, und muss sie sogleich aus diesem Schreckenshause entfernen. Dies ist meine Schwester, deren Fürsorge sie überlassen. Hier ist meine Karte. Sie werden alle weiteren erforderlichen Anweisungen von mir erhalten. Um Gottes Willen, Leute, macht Raum und vergönnt mir Luft.« Er hob die bewusstlose Madeline auf den Arm und trug sie in das Zimmer hinunter, welches er soeben verlassen hatte, und Käthchen und die treue Dienerin folgten ihm auf dem Fuße. Er schickte die Letztere sogleich nach einer Kutsche aus, während er und seine Schwester sich vergeblich bemüheten, Madeline zum Bewusstsein zurückzurufen. Die Kutsche stand nach wenigen Minuten vor der Tür. Ralph Nickleby und Gride, betäubt durch das schreckliche Ereignis, das ihre Pläne so plötzlich vereitelt hatte, es würde sonst vielleicht wenig Eindruck auf sie gemacht haben, sahen dem allen zu, als ob es ein Traum wäre. Erst als sämtliche Vorkehrungen zu Madelines augenblicklicher Entfernung getroffen waren, brach Ralph das Stillschweigen. Er erklärte, sie solle nicht entfernt werden. »Wer sagt das?« rief Nicholas, von den Knien emporspringend und sich nach seinem Onkel und Gride umwendend, doch Madelines leblose Hand noch immer in der seinigen haltend. »Ich«, sagte Ralph ingrimmig. »Psst, psst«, fiel der bestürzte Gride ihm abermals am Ellenbogen berührend ein. »Hören Sie, was er sagt?« »Ja«, sagte Nicholas mit emporgehobener Hand, »hört, was er sagt, dass euer beider Schulden in der einen großen Schuld der Natur bezahlt sind, dass der heute Mittag um 12 Uhr fällige Schuldschein jetzt verschwendetes Papier ist, dass euer beabsichtigter Betrug noch entdeckt werden wird, dass eure Anschläge den Menschen bekannt geworden und vom Himmel vereitelt sind, dass er euch Elenden in den Weg tritt, mögt ihr es noch so schlimm im Sinne haben und all eure List und Gewalt wieder ihn vereinen.« »Dieser Mann«, sagte Ralph mit kaum verständlicher Stimme, »dieser Mann fordert seine Verlobte und soll sie haben.« »Er fordert, was nicht sein ist, und sollte sie nicht haben, und wenn ihm 100 Männer beiständen«, rief Nicholas. »Wer will ihn daran hindern?« »Ich. Ich möchte wissen, Kraft welchen Rechts. Ich frage, Kraft welchen Rechts?« »Kraft des Rechts, dass ihr es nicht wagt, mir entgegenzutreten, und Kraft des noch besseren Rechts, dass diejenigen, welchen ich diene, ihre teuersten und nächsten Angehörigen sind. In ihrem Namen entferne ich sie von hier. Gebt Raum!« »Noch ein Wort«, rief Ralph mit schäumendem Munde. »Nein«, rief Nicholas zurück, »ich will kein einziges mehr hören. Hüten Sie sich und beachten Sie die Warnung, die ich Ihnen erteile. Ihr Tag ist vorüber und die Nacht bricht an. Mein Fluch, mein bitterer, tödlicher Fluch über dich, Knabe! Seit wann gehen Flüche in Erfüllung auf ihr Geheiß? Was bedeutet Fluch oder Segen von den Lippen eines Mannes wie Sie? Ich sage es Ihnen, die Entdeckung Ihrer Schandtaten ist vor der Tür. Das Verderben zieht sich über Ihrem Haupte zusammen. Das ganze Gebäude Ihres schlecht angewendeten Lebens wankt, um in Staub und Trümmer zu zerfallen. Ihre Pfade sind mit Speeren umstellt. Noch heute im Tage werden 10.000 Pfunde ihrer zusammengewucherten Reichtümer ihren gierigen Händen entrissen werden.« »Das ist gelogen«, schrie Ralph zurückschreckend. »Es ist die Wahrheit, und Sie werden es erfahren. Ich habe keine Worte mehr zu verschwenden. Hinweg von der Tür. Käthchen, geh du voran. Hüten Sie sich, Sie oder mich nur mit einem Finger zu berühren.« Arthur Gride geriet ihm, sei es absichtlich oder weil er nicht wusste, was er tat, in den Weg. Er fasste ihn und schleuderte ihn mit einer solchen Gewalt von sich, dass der Elende in der entferntesten Ecke des Zimmers niederstürzte. Nicholas eilte hierauf mit seiner schönen Bürde auf dem Arme unaufgehalten hinaus, drängte sich durch den Haufen zusammengelaufener und hob Madeline zu Käthchen und der Dienerin in den Wagen, sprang zu dem Kutscher auf den Bock und befahl die Abfahrt, welche augenblicklich erfolgte. Ende von Abschnitt 3, gelesen von Jos van Aken, Braunschweig, 6. November 2024.